der Feier. Doch wenn ihr das sagt, geht das uns fett auf die Eier. Hier kommt das Lied, das euch alle interessiert. Wir wurden heute von dem Sofa inspiriert. Manche sagen Sofa, manche sagen Couch. Mir egal wie es heißt, Hauptsache weich, ich und flausch. Manchmal steht's vom Fernseh, manchmal auf dem Klo. Scheißegal wo's rumsteht, es macht uns alle froh. Das Wohnzimmer-Couch-Lied, bei dem man sieht, dass in dem Sofa noch viel mehr steckt als nur Füllungsreck. Ich gammel mich seitlich, entspann mich königlich. Gib mir das Popcorn, Mann, ich bin in Topform. Hohe Rückenlehne oder ganz modern. Scheißegal, wenn ich drauf abchill, greif ich nach den Sternen. Federkern hab ich gern, Schaumstofffüllung auch, solange das Teil groß genug ist für meinen Bauch. Ein Kissen für den Kopf, ein Kissen für den Arsch, ist sehr gut zur Erholung nach einem langen Marsch. Gammel-Couches mag ich nicht, die sind mir viel zu lahm. Doch ne krasse Leder-Couch, die passt mir in den Kram. Yo. Das Wohnzimmer-Couch lieb, bei dem man sieht, dass in dem Sofa noch viel mehr steckt als nur Füllungsweg. Gammel mich seitlich, entspann mich königlich. Gib mir das Popcorn, Mann, ich bin in Topform. Boah, Mann, ich will auch schon eine geile Couch. Nee, kriegst du nicht. Mäh, will aber. Boah, Mann, ist das peinlich. Ich hab nur den Sitzsack, der ist voll der Kack und geht mir auf den Sack. Couch mit Lederbezug, oh, alleine auf die Bar. Das einzig wahre Sitzvergnügen, oh Mann, das wird wunderbar. Schon bestellt, bald geliefert, Wohnzimmer schon leer geräumt. Boy, von diesem Sofa hab ich schon immer geträumt. Fußball, Bier, Unterhemd. Auf diesem Sofa wird gepennt. Das Wohnzimmer-Couch-Lied, bei dem man sieht, dass in dem Sofa noch viel mehr steckt als nur Füllungsweg. Ich gammel mich seitlich, entspann mich königlich. Gib mir das Popcorn, Mann, ich bin in Topform. Das Wohnzimmer-Couch-Lied, bei dem man sieht, dass in dem Sofa noch viel mehr steckt als nur Füllungsweg. Ich gammel mich seitlich, entspann mich königlich. Gib mir das Popcorn, Mann, ich bin in Topform.